Der Tartarfürst aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Tartarfürst. Ein Tartarfürst, von dem man in Geschichten preist, dass er als Prinz Europa durchgereist, befahl, weil er sein Volk galanter machen wollte, dass kein vornehmes Weib ihr Kind selbst stillen sollte. Die wilden Damen lachten nur, sie nährten nach wie vor ihr Kind mit ihren Brüsten und glaubten, dass sie der Natur und ihren Müttern folgen müssten. Der Khan fing an, sich zu entrüsten, gab ein sehr scharf Mandat und schwur, dass jede Frau vom Stande sterben sollte, die für ihr Kind nicht Ammen halten wollte. Und weil sie sich gezwungen sahen, so nahmen sie denn Ammen an. Allein, sie konnten sich des Triebs nicht lange erwehren, ihr eigen Blut an ihrer Brust zu nähren. Die meisten fingen an, dem Khan den Tod zu schwören. Einst, als der Tartarfürst sich ganz allein befand, kam mit dem Degen in der Hand ein vornehm Weib auf ihn gerannt und sprach von edlem Grimm entbrannt: »Hör auf, mein Kind mir abzudrängen, sonst bin ich hier, dich umzubringen. Ich säug es selbst und säug es mir zur Lust, deswegen hab ich diese Brust. In dieser Pflicht, mein Kind daran zu nehmen, soll mich, o Fürst, kein Tier beschämen.« Der gute Tartarfürst erschrak und unterließ, um nicht sein Leben zu verlieren, den europäischen Geschmack in seinen Horden einzuführen. Ende von Der Tartarfürst, aufgenommen von Sonja.